Politische Einflussnahme auf den Arbeitsmarkt. Arbeit als Mittel der Sozialisation. Theoretisch wird die Grundsicherung für Arbeitslose nur dann gezahlt, wenn Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme besteht. Praktisch kann die Arbeitsbereitschaft im deutschen Rechtsmittelstaat aber kaum überprüft und der Fehlen hinreichend rechtsfest bewiesen und sanktioniert werden. Wer lieber Grundsicherung für Arbeitslose beziehen will, statt zu arbeiten, findet immer Wege, dies auch zu tun. In der Bibel heißt es: Unser Leben währet 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre, und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Psalm 90, Vers 10. Und Aristoteles schrieb: Das menschliche Gut ist der tugendgemäße Tätigkeit der Seele, und gibt es mehrere Tugenden, der besten und vollkommensten Tugend gemäße Tätigkeit. So hochgestimmt kann es nicht immer und überall zugehen, schon gar nicht bei einfachen Tätigkeiten. Die tägliche Fron kann verdammt geistlos und quälend sein. Die Zitate zeigen aber, dass man nicht aus der puritanischen Arbeitsethik kommen muss, um die zentrale Rolle der Arbeit für das menschliche Leben und ja, auch für das menschliche Glück zu würdigen. Nähert man sich dem Thema von der linken Ecke, etwa mit dem Blickwinkel der Frankfurter Schule, dann geht es um den sozialen Zusammenhang, in dem als, Zitat, Ergebnis einer kooperativen Beziehung die Selbstverwirklichung eines jeden von der reziproken Wertschätzung aller anderen abhängig, Zitat Ende, gemacht wird. Das ist exakt das, was dem Hartz-IV-Empfänger fehlt, weil er in den dazu notwendigen Leistungsaustausch nicht eingebunden ist. Die darin liegende implizite Demütigung kann auch durch höhere Einkommensersatzleistungen nicht ausgeglichen werden. Umgekehrt gilt aber, je höher die Einkommensersatzleistungen sind, umso mehr Menschen werden in den Demütigungskreislauf einbezogen. Aus der Glücksforschung wissen wir, dass der Mensch dazu neigt, die glückstiftende Wirkung materieller Güter wie auch des passiven Komforts zu überschätzen und die glückstiftende Wirkung sozialen Austauschs oder produktiver Tätigkeit zu unterschätzen. Er neigt also dazu, das Haben über das Sein zu stellen. Dabei erwächst das Glück, das die materiellen Güter jenseits des absoluten Mangels spenden, weniger aus dem absoluten Versorgungsniveau als aus der durch den Versorgungsgrad ausgedrückten Rangposition gegenüber anderen. Gerade für schlichtere Menschen ohne ausgeprägten Ehrgeiz oder besondere Fähigkeiten lauert hier eine Falle, da sie keine Hoffnung hegen, durch bezahlte Arbeit ihre materielle Situation wesentlich zu verbessern und nicht in der Lage sind zu erfassen, welche immateriellen Segnungen die Arbeit bereithält, nämlich Stolz, Anerkennung, sozialen Austausch, verzichten sie auf die Teilnahme am Arbeitsleben oder lassen nur geringe Anstrengung erkennen bei ihren Bemühungen um Teilnahme. Und damit sitzen sie in der Falle. Diese wird durch die de facto bedingungslose Grundsicherung komfortabel ausgepolstert, aber das Bedürfnis nach einem Rang in der Gesellschaft bleibt ungestillt. Hier liegt die Ursache für die permanent schlechte Laune und nagende Unzufriedenheit, die über dem gesamten Transferbereich liegt. Das Reich der Arbeit ist das Reich der Sekundärtugenden. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Ordnungsliebe, Frustrationstoleranz, Ein- und Unterordnung. Ohne diese Eigenschaften funktioniert kein arbeitsteiliger Wertschöpfungsprozess, ja nicht einmal eine effizient arbeitende Putzkolonne. Die Geschichte zeigt, dass der Wohlstand der Nationen in hohem Maße davon abhängt, ob in der Bevölkerung diese Sekundärtugenden vertreten sind und wie sie gefördert, belohnt und weiterentwickelt werden. Thomas Alva Edisons Diktum »Genie sei 1% Inspiration und 99% Transpiration« macht anschaulich, dass die Sekundärtugenden für jede Art von nachhaltiger Leistung, gerade auch der kreativen Leistung, unerlässlich sind. In der anonymisierten Massengesellschaft ist die Bedeutung der Arbeit für die Sozialisation noch größer, als sie je war. In den steinzeitlichen Horden der Jäger und Sammler, in den abgelegenen Dorfgemeinschaften des frühen 20. Jahrhunderts und bis heute überall dort, wo die industrielle Moderne noch nicht eingezogen ist, waren und sind die sozialen Beziehungen von der Tradition bestimmt und überschaubar, aber auch wenig gestaltbar. Dem Menschen wird mit der Geburt ein Platz in der Gesellschaft zugewiesen und diesen behält er in der Regel bis zu seinem Tod. Arbeit zu haben oder eben nicht, ist in solchen Zusammenhängen, wie das gesamte Leben überhaupt, ein kollektives Schicksal. Das hat sich geändert. Wer heute in den aktiven Jahrzehnten von Mitte 20 bis Mitte 60 nicht in die Arbeitsgesellschaft eingegliedert ist, und sei es über die Familie, der steht außerhalb des realen Lebenszusammenhangs und fühlt sich auch so. Dies ist keine Frage des Geldes. Boris Becker wurde zur traurigen öffentlichen Gestalt, als er die Rolle des Tennis-Champions verlor und keine andere fand. Das gleiche traurige Los teilen die funktionslosen Millionenerben und Nachfahren von Herrscherhäusern. Wehe ihnen, wenn sie keine bürgerliche Rolle finden. Dann sind sie unglückliche Außenseiter, mögen sie auch in jeder zweiten Ausgabe des neuen Blattes abgebildet sein.